Als nun Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und Astoditer hörten, dass den Mauern Jerusalems ein Verband angelegt worden war, dass die Risse sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander, herbeizukommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und Verwirrung dort anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen bei Tage und bei Nacht Wachtposten gegen sie auf. Die Judäer aber sprachen, es wankt die Kraft der Lastträger, da des Schuttes gar viel ist, und so sind wir außerstande, an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen nichts merken und nicht sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie niedermetzeln und dem Bau ein Ende bereiten. Als nun die Juden, die ihnen zunächst wohnten, wohl 10-mal von allen den Orten her, wo jene gegen uns anrückten, kamen und uns Meldung machten, da stellte ich längs des Platzes hinter der Mauer angedeckten Stellen Wurfmaschinen auf und die Leute stellte ich geschlechterweise mit ihren Schwerten, Lanzen und Bogen auf. Und ich besichtigte alles und dann machte ich mich auf und sprach zu den Edlen und den Vorstern und zu dem übrigen Volke, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt vielmehr an den großen und furchtbaren Herrn und kämpft mutig für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Weiber und Häuser. Als nun unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott ihren Plan vereitelt hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, ein jeder an seine Beschäftigung. Seit jenem Tage aber arbeitete nur die Hälfte meiner Leute an dem Bau, die andere Hälfte hielt die Schwerter und die Lanzen, die Schilde, die Bogen und die Panzer, während die Obersten hinter sämtlichen Judäern standen, die an der Mauer bauten. Die Lastträger aber waren zum Kampfe gerüstet, mit ihrer einen Hand lagen sie ihrer Beschäftigung ob, während die andere die Lanze hielt. Und die Mauernden hatten ein jeder sein Schwert um seine Hüfte gegürtet und mauerten so, und der Trompetenbläser stand neben mir. Und ich sprach zu den Edlen und den Vorstern und dem übrigen Volke, die Arbeit ist groß und ausgedehnt, und so sind wir auf der Mauer zerstreut, fern voneinander. Da, wo ihr den Trompetenschall hört, dahin sollt ihr euch zu uns versammeln, unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir an dem Bau, während die eine Hälfte von ihnen die Lanzen hielt, vom Aufgange der Morgenröte bis zum Hervortreten der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volke, ein jeder möge samt seinen Leuten die Nacht in Jerusalem verbleiben, damit sie uns während der Nacht als Wachtposten dienen und tagsüber am Bau. Aber weder ich, noch meine Brüder und meine Leute, noch die wachhabenden Mannschaften, die unter meinem Befehle standen, legten jemals unsere Kleider ab und jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten.